Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 14. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Woran musst du deine Gedanken noch festmachen? Schau, die Passion-Bibel sagt, was respektvoll ist. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, hängen respektvoll und ehrenhaft irgendwie zusammen. Wie oft haben wir so leicht respektlose Gedanken? Nicht nur respektlose Gedanken über andere Menschen, aber bist du bereit für einen kleinen Schocker? Geringschätzige Gedanken über uns selbst. Ich kenne so viele Menschen, die nur auf sich selbst im Natürlichen schauen. Nun, einige von ihnen sind extrem stolz, weil sie sich in ihren eigenen Gaben, Talenten und ihren Erfolgen sehen. Aber andere haben diese Gaben, Erfolge und Talente nicht, also betrachten sie sich wirklich als schlecht. Deshalb müssen wir lernen, uns in Jesus Christus zu sehen und nicht in uns selbst. Niemand, der über sich selbst als eine neue Schöpfung in Christus Jesus nachdenkt und seine Gedanken tatsächlich ständig darauf richtet, darauf wird uns hier in dieser Bibelstelle hingewiesen, niemand kann auf diese Weise einen geringschätzigen Gedanken über sich selbst denken. Überleg mal, wenn ich mit Christus eins bin, was die Bibel in 1. Korinther 6,17 klar sagt, wenn ich eine neue Schöpfung in Jesus Christus bin, bedeutet das, wenn ich geringschätzig über mich denke, denke ich auch respektlos über Gott. Denn dann sage ich, Jesus, mit dem Werk, das du in mir getan hast, bin ich eigentlich nicht einverstanden. Der Schlüssel ist also, dass wir über uns so denken müssen, wie Gott über uns denkt. Und Gott denkt respektvoll über mich. Denn deshalb hat er mich in Jesus Christus hineingelegt, damit ich mich anders sehen kann. Dann schreibt Paulus weiter, was rein ist. Wie viele unreine Gedanken versuchen sich den ganzen Tag über in unser Herz zu schleichen. Ist das nicht interessant? Immer wenn wir an rein und unrein denken, denken wir an sexuelle Gedanken. Und ich denke, das ist ja falsch. Natürlich gehört das dazu, aber das ist nicht die einzige Bedeutung, die es hat. Weißt du, im griechischen Original bedeutet das Wort, dass man über etwas ehrfürchtig nachdenkt, auf eine heilige Art und Weise, ohne jeden Fehler. Reinheit hat also etwas mit einem Lebensstil zu tun. Rein von der Liebe zum Geld, rein von Unversöhnlichkeit, rein von Selbstsucht. Wenn wir also darüber nachdenken, fördern Gedanken, die tatsächlich rein sind, die Reinheit. Noch einmal. Wer ist die reinste Person, die du dir vorstellen kannst? Ist es nicht unser geliebter Jesus? Das bedeutet also, dass wir ständig über Jesus nachdenken müssen. Er ist der Maßstab für Reinheit. Schau, Paulus fährt fort, nachdem er gesagt hat, dass wir ständig darüber nachdenken müssen, was rein ist. Das nächste Wort, das er hier benutzt, ist heilig. Wenn wir von heilig reden, haben wir so viele verschiedene Vorstellungen, nicht wahr? Ich habe etwas gelernt. Es gibt so viele Vokabeln, deren Definition wir nicht geändert haben, als wir in das Reich Gottes kamen. Aber alles ändert sich, wenn wir ins Reich Gottes kommen, auch die Definition der Wörter. Wenn die Bibel von heilig redet, bedeutet das so viel wie für einen bestimmten Zweck abgesondert. Natürlich fangen wir damit an, darüber nachzudenken, wie heilig, heilig, heilig der Herr ist. Aber du musst auch darüber nachdenken, wie du selbst heilig bist, denn Jesus hat dich heilig gemacht, nicht deine guten Werke. Was wäre, wenn du deine Gedanken auf dich selbst richten würdest, dich selbst als heilig sehen würdest? Ich hatte eine Diskussion mit einem katholischen Priester, der sehr, sehr tief im Katholizismus verwurzelt war. Er war so aufgeregt, als er eines Tages eine Audienz beim Papst hatte. Und dann fingen wir an, über die Heiligen zu reden. Und ich sagte zu ihm: Weißt du, was der Unterschied zwischen dem Katholizismus und dem wahren christlichen Glauben ist? Im Katholizismus hast du erst nach deinem Tod die Chance, heilig zu werden. Aber im Christentum bist du schon heilig, während du auf der Erde lebst. Was mag mit dir geschehen, wenn du deine Gedanken ständig auf folgende Wahrheit richtest? Ich bin heilig, weil das Opfer Jesu mich heilig gemacht hat. Die Menschen versuchen, sich heilig zu verhalten, um vor Gott heilig zu werden. Aber so funktioniert das nicht. Wenn du ständig deine Gedanken darauf richtest, wie heilig du in Jesus Christus bist, wirst du ganz natürlich anfangen, dich heilig zu verhalten. Konzentrieren wir uns also nicht auf die Werke, die wir tun, sondern auf die Gedanken, die wir denken. Bis morgen, Leute!